Die Waffenniederlegung Belgiens hat in der englischen Öffentlichkeit eine ohnmächtige Wut ausgelöst, die die Stellungnahmen der Londoner Blätter zeigen. Daneben kommt aber auch in sehr starkem Maße die bange Sorge um das Schicksal der eingeschlossenen englisch-französischen Truppen in Nordfrankreich zum Ausdruck. Die Evening Standard schreibt unter anderem, den verbündeten Armeen sei durch den belgischen Schritt ein schwerer Schlag zugefügt worden. Die Waffenniederlegung Belgiens hat in der englischen Öffentlichkeit eine unmächtige Wut ausgelöst. Namen der Londoner Blätter schreibt. Daneben kommt aber auch in sehr starkem Maße die bange Sorge um das Schicksal der eingeschlossenen englisch-französischen Truppen in Nordfrankreich zu Portsmouth. Evening Standard schreibt unter anderem, den verbündeten Armeen, so sei durch den belgischen Krieg, ein schwerer Schlag zugefügt worden. Selbstverständlich fehlt in diesem Zusammenhang nicht die Behauptung von dem Verrat der Belgier an der gemeinsamen Sache. Daneben kommt aber auch in sehr starkem Maße die bange Sorge um das Schicksal der eingeschlossenen englisch-französischen Truppen in Nordfrankreich zum Ausdruck. Evening Standard schreibt unter anderem, den verbündeten Armeen sei durch den belgischen Schritt ein schwerer Schlag zugefügt worden. Selbstverständlich fehlt in diesem